und wer ihm vertraut, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Ja, der wird das Licht des Lebens haben. Er wird das Licht des ewigen Lebens haben. Jesus Christus ist der Weg, Wahrheit und das Leben. Jesus Christus ist der Weg, der uns Gott den Vater sieht. Wer an ihn glaubt und wer ihn vertraut, wer ihn vertraut, wer ihn vertraut. Ich bin so froh, dass ich hier bin.